So, und jetzt kommen wir hier in HR2 zu einem Bestseller-Autor, aber zu einem ganz besonderen. Die Rede ist von Josef Ratzinger oder auch Benedikt der 16. Also wir kommen zum derzeit amtierenden Papst. Sein Buch über Jesus von Nazareth wurde weltweit diskutiert, steht auf den Bestsellerlisten und es war eine Frage der Zeit, wann es als Hörbuch erscheinen würde. Im Sommer nun ist diese Zeit gekommen, es liegt als Hörbuch vor. Mein Kollege vom Kirchenfunk, Klaus Hofmeister, hat es sich angehört. Herzlich willkommen. Bevor wir über das Hörbuch sprechen, vielleicht zunächst noch einmal kurz zum Buch. Der Papst schreibt über Jesus, eine der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte, über die sicherlich schon ganze Bibliotheken vollgeschrieben wurden. Worauf legt der Papst in seinem Buch den Schwerpunkt? Zunächst mal zeitlich geht es um die Zeit der Taufe Jesu am Jordan, also der Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit bis hin zur Verklärung, also gegen Ende seiner Wirksamkeit. Und es ist so, dass er in 10 Kapiteln die wesentlichen Stationen des öffentlichen Wirkens nachzeichnet oder aber zum Teil eben auch bestimmte wichtige Akzente setzt, indem er zum Beispiel ausführlich die Bergpredigt schildert oder aber auch sich mit dem Vaterunser beschäftigt. Dann geht er sehr stark ein auf die johannäischen Bilder, Bildworte Jesu, ich bin das Brot. Ich bin der Wein und ich bin ich, also diese Selbstaussagen Jesu. Der eigentliche Akzent dieses Papstbuches ist es, er möchte sozusagen aus einer Glaubensperspektive Jesus darstellen. Also nicht sozusagen mit dem Geist des kritischen Wissenschaftlers, des historisch-kritischen Wissenschaftlers, ihn auseinandernehmen, fragen, wo ist denn jetzt etwas historisch wahr, was hat er denn wirklich gesagt, sondern er nimmt sozusagen diesen Jesus des Evangeliums als ein Glaubensgut und will ihn erschließen. Er sucht also nicht die Wahrheit hinter den Texten des Evangeliums, sondern er nimmt die Evangelien als Wahrheit. Das ist sein Akzent. Deshalb ist dieses Buch prinzipiell schon mal nichts für Verächter der Religion. Er liefert keine Argumentation, wie kann man das denn nur glauben, sondern er setzt diesen Sprung in den Glauben voraus, ist insofern ein Stück missionarisch und es ist eben eine lohnende Lektüre, vor allem für Leute, die diesen Sprung in den Glauben gemacht haben und die nun eine Glaubenssicht auf Jesus kennenlernen wollen. Das natürlich von einem Wissenschaftler, von einem Menschen mit einem großen Horizont. Deshalb versprechen sich viele offenbar auch als Nichtglaubende da nochmal Erkenntnisse. Also wir haben inzwischen ja die 3. Auflage und es ist immer noch in den Bestsellerlisten. Also sozusagen für Gläubige und tolerante Nichtgläubige dieses Buch. Perfekt formuliert. Damit kommen wir jetzt zum Hörbuch und das ist ja vielleicht für einige eine kleine, ja, würde ich schon sagen, Enttäuschung. Der Papst liest nicht selbst. Nein, er liest nicht selbst und vielleicht ist es auch ganz gut, denn er ist als Sprecher, als Präsentator ein bisschen problematisch, hat manchmal so eine kratzende Stimme. Also das hat Hans-Peter Bögel gelesen. Viele kennen ihn vielleicht vom SDR, SWR Stuttgart. Er hat erfolgreiche Lesungen buddhistischer Bestseller hingelegt, Dalai Lama und Thich Nhat Hanh, das waren die beiden, denen er seine Stimme geliehen hat. Er liest das Buch ganz, also 12 CDs, 730 Minuten und wir hören vielleicht mal rein und zwar gibt es einen Ausschnitt, wo Kardinal Ratzinger, Benedikt der 16. sich mit dem ersten Wunder beschäftigt, dass Jesus im Johannesevangelium wirkt. Das ist die bekannte Wandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Welchen Sinn soll es haben, dass Jesus für ein privates Fest eine Überfülle von Wein, etwa 520 Liter, schafft? Da ist zunächst schon die Datierung wichtig. Am 3. Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, Johannes 2,1. Es wird nicht recht sichtbar, an welches vorige Datum die Rede vom 3. Tag angeschlossen ist. Umso mehr ist deutlich, dass es dem Evangelisten gerade auf diese symbolische Zeitangabe ankommt, die er uns als Verstehensschlüssel für das Ereignis in die Hand gibt. Im Alten Testament ist der 3. Tag das Datum der Theophanie, so zum Beispiel in dem zentralen Bericht über die Begegnung zwischen Gott und Israel am Sinai. Am 3. Tag, im Morgengrauen, begann es zu donnern und zu blitzen, der Herr war im Feuer herabgestiegen. Exodus 19, 16-18. Zugleich ist darin ein Vorverweis auf die endgültige und entscheidende Theophanie der Geschichte durchzuhören, auf die Auferstehung Christi am 3. Tag, in der die frühen Gottesbegegnungen zum definitiven Einbruch Gottes in die Erde werden. So wird uns hier angedeutet, dass es um ein erstes Sich-Zeigen Gottes in der Fortführung der alttestamentlichen Geschehnisse geht, die alle Verheißungscharakter in sich tragen und nun ihrer Endgültigkeit zustreben. Tja, sehr sachlich gelesen von Hans-Peter Bögel, wie man hört, ist aber auch kein ganz einfacher Text, oder? Nein, er ist natürlich ein Sachtext, mal grundsätzlich. Er ist sehr dicht, er hat wenig Emotionalität, er ist fest gefügt, die Sprache Ratzingers ist präzise, es ist im Prinzip verständlich, aber man muss schon sehr genau dabei bleiben. Also es ist zum Beispiel fast nicht möglich, das beim Bügeln zu hören. Man muss im Grunde aufrecht sitzen und wirklich in dem Augenblick ganz beim Text sein. Dann ist es vielleicht gegenüber der Lektüre des Buches nochmal eine Erleichterung, weil man dann tatsächlich geführt wird. Aber es ist so, dass es doch ein anspruchsvoller Sachtext ist und Bögel liest ihn natürlich sehr sachlich zurückgenommen, also insofern ganz dienstbar. Und es ist so, dass Ratzinger manchmal so ein bisschen so einen pädagogischen Gestus drauf hat. Also haben wir gesehen, wie wir schon bedacht haben, so ein bisschen lehrerhaft. Das ist klimatisch manchmal etwas eng und betulich. Also auch da muss man sich von lösen. Wenn einen das stört, ist das Buch nichts für einen selbst. Er nimmt einen auch ein bisschen an die Hand, so ein bisschen lehrerhaft pädagogisierend. Dennoch, es ist ein Stück große Theologie. Also mich hat es auch begeistert, auch wenn dieses Klimatische ein bisschen einen abhält. Die Achtsamkeit, mit der hier die Zeugnisse der Bibel behandelt werden. Man erlebt, dass Theologie ein echtes Handwerk ist. Das ist eine intensive Erforschungsgeschichte gibt, die er aufgreift, die er weiterführt und so weiter. Und das sind dann doch viele erregende Hintergründe für Texte, die man vielleicht schon kennt, schon oft gehört hat. Und insofern hat es mich auch ein Stück begeistert. Aber man muss über bestimmte Schwellen drüber weggehen, um mit diesem Hörbuch wirklich Spaß zu haben. Jetzt hat man ja gehört, bei diesem Buch, also Sie sagen, es ist ein bisschen lehrerhafter Duktus auf der anderen Seite, und das ist ja in dem Zusammenhang ja schon erwähnenswert, fordert der Papst zur Kritik auf. Das Buch ist schon etwas länger raus. Wie war denn da die Resonanz? Also zunächst mal gab es relativ kritische Einwürfe. Man hat ihm vorgeworfen, er habe eine dogmatische Voreingenommenheit gezeigt beim Lesen der Bibel. Er harmonisiere die biblischen Befunde aus der professoralen Sicht und das sei mehr eine geistliche Schriftlesung. Das waren so die erste Welle der Kritik. Inzwischen gibt es mehrere Bücher von Fachtheologen, die auf ihn eingehen. Da wird das alles ein bisschen differenzierter. Aber es ist doch so, dass man eben überhaupt nicht auf die Idee fallen sollte, da hier werde jetzt so etwas wie der normative Jesus, der katholische Jesus dargestellt. Es ist so, es bleibt auch manches ganz ausgeblendet und der katholische Exeget Martin Ebner weist ganz aufschlussreich darauf hin, dass zum Beispiel der soziale Kontakt Jesu mit den Menschen ausgeblendet wird. Also die Wundergeschichten werden gar nicht behandelt. Die Heilungen, also da, wo er wirklich hautnah in Kontakt mit Menschen kommt. Auch die Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern kommt gar nicht vor. Also es wird vor allen Dingen ein lehrender und vor allem ein gelehrter Jesus geschildert. Auch der päpstliche Jesus spiegelt doch sehr seinen Verfasser. Der sich ja gerade in der Lehre zu Hause fühlt. Josef Ratzinger, Benedikt der 16., Jesus von Nazareth. Die ungekürzte Lesung, 12 CDs, gesprochen von Hans-Peter Bögel, erschienen bei Herder Audio beim Kreuzverlag, Kostenpunkt etwa 40 €.